1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik unterschiedlichster Art. Und ich hoffe natürlich, einige Tracks werden dir, werden euch gefallen. Beginnen möchte ich mit einem Mann, den man vielleicht als Singing Brakeman umschreiben könnte. Einen solchen gab es schon mal. Der wurde 1897 geboren. Jimmy Rogers war sein Name. Und er stieg in den Jahren, die ihm verblieben, sonderlich viele waren es nicht, etwas mehr als 30, zu einer Art Gott der Country-Musik auf, arbeitete lange Zeit als Weichensteller, als Brakeman also, und wurde dann The Singing Brakeman genannt. Der Mann, den ich meine, da müsste man das Break mit EA schreiben, also wie der Bruch, Break, Singing Brakeman ist BBO. Gibt das neue Album von ihm jetzt, Mind Bookie, und mit dem möchte ich beginnen. We'll be right back. International beat. International beat. International beat. Hier. Dieser Mann ist ein Veteran, der verschiedenste Styles nicht nur miterlebt, sondern zu einem guten Maß auch mitgestaltet hat, wobei er Zeit seines Lebens mehr auf der Seite der Breakbeats als auf der Straightbeats stand. Die Rede ist von Luke Weibert, der bei seiner Ideenvielfalt immer mal auch gerne auf das Pseudonym Wagon Christ ausweicht. Tomorrow heißt sein neues Album, das jetzt auch schon 2 Wochen alt ist. 12, 13 Tage lang ist es mir fürchterlich auf die Nerven gegangen mit diesem tollkühnen Mix, Montage, Collage aus allen nur denkbaren Styles, Samples. Aber heute, an diesem Sonntag, hat er irgendwie meinen Nerv getroffen und ich hoffe, ich stehe mit diesem Phänomen nicht ganz alleine da. Wake Up ist ein Titel aus dem Wagon Christ Album Tomorrow. Davor haben wir Bullion gehört, Magic Was Ruler, und auch diese Gruppe fällt so ein bisschen ins Veteranenfach Corner Shop. Wir sind hier bei 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, dieses Corner Shop Album. Ich kenne die Band nun schon so ewig lange. Das hat mich wirklich total überrascht. Ohne dass ich die letzten Werke der Band hier in Grund und Boden verdammen möchte, kommt dieses hier, Corner Shop and the Double O Groove Off, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Unheimlich frisch und sexy, wenn man das vielleicht so sagen kann. Daher, das mag auch an der kecken Stimme liegen, der Sängerin Bubbly Kaur, die sämtliche Gesangsparts übernimmt, den funkigen Beats, wie wir das eben gehört haben, und der gar nicht so verkleisterten Soundgeschichte, wie man sie vielleicht von klassischen Bollywood-Tracks her kennen würde. Wunderschönes Album ist das. Hier im Hintergrund, dieser Mann kommt aus Kanada, heißt Eddie C. Parts Unknown ist sein neues Album. Und daraus spiele ich einen Titel, der mit dieser locker geschlagenen Gitarre so ein bisschen sogar mich persönlich an Kid Creole erinnert hat und dessen Calypso-Sound. Eddie C., der sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, sehr downbeat-haft anmutende Hausmusik zu produzieren. Also schön langsam, wie das am Sonntagabend, glaube ich, ganz gut kommt. Hier ist, zum wiederholten Mal, Om Unit mit dem Titel Lavender aus der 50-Track-Compilation, die ich hier schon etwas umfangreicher mal erwähnt und moderiert habe. Nihon Kitsuna heißt sie, zu Deutsch Band der Freundschaft mit Japan. Und unter dem Stichwort Nihon Kitsuna sind insgesamt 50 Tracks im Netz downzuloaden für einen Mindestbetrag von 10 britischen Pfund bzw. deren Umwechslung. Und der Erlös geht an das japanische Rote Kreuz. Nihon Kitsuna. 50 Tracks, Neon, Kizuna, der Großteil dieser Tracks bewegt sich so im Spannungsfeld von Beat, Science. Das hat den Vorteil, dass man die 50 in einer Linie unmöglich hören kann. Da drehst du durch bei und so kann man sich das schön portionsweise für die Tage, die Wochen und gegebenenfalls auch Monate einteilen. Dieser Track, Om Unit Lavender. Eine Zusammenarbeit zwischen Joao Brasil und der CSS-Sängerin Love Fox, Love Banana. Drop the birds to sexy, sexy fruit, yellow and- 1-3-4. Ich habe gerade Musik gespielt von einem britischen Produzenten, der mir im letzten Jahr 2010 erstmals, da allerdings nachhaltig aufgefallen ist. BD, 1982 heißt er, der inzwischen auch ein ganzes Album veröffentlicht hat und jetzt mit einer neuen EP um die Ecke kommt. VHS Night EP mit zahlreichen Remixen, unter anderem einen von Iconica und Optimum, den ich eben gespielt habe. Sehr polyrhythmische Tracks bei BD 1982 Utuku hieß der Titel, den Iconica und Optimum remixt haben. Hier im Hintergrund, das ist Maureen mit Good Arithmetic. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, keine Sendung ohne Panda in diesen Wochen. My Panda Shall Fly, ein neuer Produzent, sorry, I took so long, seine EP daraus, Injury im Throwing Snow Remix, gerade gehört. You know. Duo aus Washington, Benoit und Sergio, der Titel ist schon etwas älter. Ich mag ihn sehr, nicht zuletzt natürlich auch wegen dieser Bridge, dieses Breaks, der da in Richtung A Friends Electric von Gary Numan driftet. Überraschung, Überraschung, das ist oft gut an solchen Tracks. Boy Trouble heißt da, Benoit und Sergio. Sehr viel Synthies hier bis jetzt. Darf im Moment auch so bleiben. Diese Gruppe habe ich erst vor kurzem entdeckt. Das Album erschien bereits im Oktober. Aus Philadelphia kommt die Band Sun Airway. Infos mit Peter Neuhaus um 23 Uhr. FDP bekommt neuen Parteichef. Köln sammelt Punkte im eigenen Stadion und das Wetter bringt morgen noch ein paar Schauer. FDP-Chef Westerwelle räumt seinen Platz an der Parteispitze. Er gab am Abend bekannt, dass er beim Parteitag im Mai nicht noch einmal für das Amt des FDP-Vorsitzenden kandidieren will. Ich werde meine Arbeit auf das Amt des Außenministers konzentrieren und ich werde weiterhin mit ganzer Kraft für den Erfolg der Liberalen, für den Erfolg der FDP arbeiten. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete Westerwelles Entscheidung als einen Einschnitt für dessen Partei. Sie betonte, dass sich der Rückzug nur auf die FDP beziehe. Ich freue mich natürlich über die weitere Zusammenarbeit mit ihm in der Bundesregierung als Außenminister und denke, dass wir viele gemeinsame Projekte auch weiter verwirklichen werden. Wer Westerwelles Nachfolger als FDP-Chef wird, ist noch unklar. Als Favorit gilt Gesundheitsminister Rösler. Die Türkei bringt 300 Schwerverletzte aus Libyen in Sicherheit. Türkische Regierungsbeamte und Helfer des Roten Halbmonds holten die Opfer der Kämpfe mit einer Seefähre aus Bengasi und Misrata ab. Die Verletzten sollen zunächst in die türkische Stadt Izmir gebracht werden. Die Kämpfe in Libyen gingen auch heute weiter. Truppen von Machthaber Gaddafi starteten neue Angriffe auf Misrata. Weiterhin umkämpft ist auch die Ölstadt Brega am Mittelmeer. Die vermissten Brennelementekugeln aus dem Forschungszentrum Jülich sollen doch nicht verschwunden sein. Eine Sprecherin des Zentrums sagte der WAZ Mediengruppe, dass sich die hochradioaktiven Kugeln in einem Zwischenlager auf dem Gelände in Jülich befänden. Nach Angaben der NRW-Landesregierung ist unklar, wo die mehr als 2000 Brennelementekugeln sind. Umweltminister Remmel hatte den Vorgang als alarmierend bezeichnet. In der Fußball-Bundesliga hat sich der 1. FC Köln weiter von der Abstiegszone entfernt. Die Mannschaft schaffte zu Hause gegen Nürnberg einen 1:0-Sieg durch ein Tor in der Nachspielzeit. Kölns Trainer Frank Schäfer sprach von einem glücklichen Sieg. Es war letztendlich ein Abnutzungskampf und letztendlich haben wir dann in der letzten Minute einen Lucky Punch gesetzt in einem Spiel, das eigentlich ein 0:0-Spiel war. Das zweite Sonntagsspiel endete unentschieden. In der Partie Wolfsburg gegen Frankfurt gab es ein 1:1. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht kommt neuer Regen in NRW an. Die Werte sinken auf 9 bis 4 Grad. Morgen wird es wechselhaft. Mit Schauern aber auch mal Sonne. Dazu folgende Höchstwerte: in Dortmund 13 Grad, in Troisdorf 14 und in Minden 15 Grad. Der Dienstag wird überwiegend trocken. Vor allem im Süden auch mal mit Sonne. Dazu etwas wärmer mit maximal 17 Grad. Eine Meldung, die A59 Duisburg-Dienstlaken ist zwischen Duisburg-Bannheimer Ort und Kreuz Duisburg in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt wegen Bauarbeiten. Umleitungen sind eingerichtet. Eins live. Ein, zwei Sätze vielleicht noch zu den Tracks, die ich eben gespielt habe. Da ist zunächst diese Philadelphia-Band Sun Airway. Im Oktober bereits erschien ihr aktuelles Album Nocturne of Exploded Crystal Chandelier, aus dem ich Musik gespielt habe. Das ist wirklich ein Album voll mit gleißenden, Synthesizer-Sounds, sehr hymnischen Gesängen, die große Melodiebögen schlagen. Ein Album, das mich von Weitem einerseits, wer sie kennt, wenn ich hier mal Vergleiche anstellen darf, an Spiritualized erinnert, aktueller an Passagen der Animal Collective Musik, Sun Airway, eben gespielt. Und danach gab es auch noch einen Titel, wenn auch leider nicht in voller Länge. Der stammt von dem Londoner Produzenten Gatto Fritto. Selbstbetitelt ist dessen Album, das ich hier auch wirklich nur empfehlen kann. Es heißt entsprechend Gatto Fritto und kommt auch mit unheimlich schönen, spacigen, verstrahlten Sounds, langsamen House-Disco-Grooves, wie wir das soeben gehört haben. War mir ein großes Vergnügen und ist es immer noch, das zu hören. So, jetzt sollte ich mal langsam hier unseren Mann aus Düsseldorf einspielen. Sein Intro hat so eine halbe Minute, da kann man ruhig noch sagen, wie er heißt zum Beispiel. Matt Flores, nach wie vor schon häufig hier gelaufen. Ich schätze seine deepen Tracks. Sein Label bezeichnet ihn inzwischen als Düsseldorfs Deepest. Und das kann durchaus angehen. Seine neue 12er steht in den Startlöchern auf dem Farside Records Label von Ingo Sänger. Also eine Sektorgeschichte, wenn man so will. Water on the Moon. Hier ist der Titeltrack von Matt Flores. 1 Live 4, das was Matt Flores eben mal weggelassen hat, selten genug bei ihm. Er ist ja nun mal ein Kind der Two-Step-Garage-Musik, das hole ich hier gerne mal nach mit einem Titel aus dem Oktober letzten Jahres, fiel mir heute Nachmittag irgendwie in die Hände und ich liebe ihn nach wie vor. Er stammt von Jeremy Duffy, besser bekannt als Dubstep, der ein ganz überraschendes Downbeat-Album vor kurzer Zeit veröffentlicht hat. Das hier war sein Schlag ins Kontor gewissermaßen. Damit meldete er sich an mit diesem Titel Know You aus dem Herbst des letzten Jahres. Oh, das sind vielleicht gefilterte, verdrehte Sounds auf diesem Album, das mir beim ersten Hören offen gestanden zu hart war. Ich versuche jetzt so langsam, mich da reinzutasten. Die Rede ist von dem Niederländer 2562 und seinem Album Fever, aus dem wir hier mal einen zweiten Titel hören, nachdem ich in der letzten Woche bereits mit meinem absoluten Fave von diesem Album Intermission hier begonnen habe. We'll be right back. Erlaubt bitte, dass ich so sage, wie ich es fühle. Der pure Wahnsinn. Das Duo Instrumental. In wenigen Tagen erscheint das neue Album Resolution 653. Vorab gibt es zwei Tracks, darunter diesen hier, Thump. Ein Track, drei Männer, die ihn produziert haben, Tom York, Burial und Fortet, hier ist Ego. We'll be right back. 1Live4. Wir befinden uns hier in einem Album, das ich bereits in der letzten Woche vorgestellt habe, da gewissermaßen Back-to-Back, Rücken an Rücken, zwei Detroit-Legenden, Carl Craig nämlich, und hier Rick Wilhite und sein Album Analog Aquarium, zu dem ich vielleicht gleich noch ein paar Takte sage. Wir können aber vielleicht noch diesen Mann aus Nigeria kommend, in Mannheim lebend, zunächst mit dem Titeltrack seiner aktuellen EP Booty featuren. Sein Name ist Ray Okpara. Der Titeltrack der aktuellen Booty-EP von Ray Okpara. Booty heißt entsprechend der Titel. Davor habe ich Rick Wilhite gespielt. Also das ist ein großartiges Album. Und der eben gehörte Track mag vielleicht den einen oder anderen sogar dazu verleitet haben, insgeheim zu kommentieren, das sei monoton oder gar langweilig. Dem würde ich absolut untersprechen. Die Art und Weise, wie die Drum-Patterns da immer zu ganz leichten, minimalen Änderungen unterworfen waren und wie überhaupt sich dieses Album gebärdet. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Ich hoffe, dass ich die innere Kraft und Aufrichtigkeit habe, noch weitere Titel aus diesem Album zu spielen. Man ist ja oft so bei der Masse an Musik etwas unstet, oberflächlich, wassermännisch und so weiter. Aber dem kann ich von Fall zu Fall durchaus widerstehen. Dieses Album heißt Analog Aquarium, aus dem ich da eben einen Titel von Rick Wilhite gespielt habe. Und der Titel ist gut gewählt, denn Aquarien, soweit mir zumindest bekannt, entdecke ich, wenn ich überhaupt mal zum Arzt gehe, dann meistens da in irgendwelchen Wartezimmern. Und ich habe verschiedentlich festgestellt, diese Dinger sind wirklich ganz unterhaltsam. Man lässt sich schön ablenken, vergisst überhaupt, was man hat und geht dann mit etwas Glück als kerngesunder Mann im Übrigen auch wieder aus der Praxis raus. Vielleicht liegt das ja an diesen Aquarien. Irgendwie haben die was und irgendwie ist der Titel hier entsprechend wirklich gut gewählt, weil das ist sehr exotisch und eigen gemacht. Cosmic Soup, also die kosmische Suppe, die kann auch so klingen, so minimal und filigran, wie wir das eben gehört haben bei diesem Titel, der heißt genauso Cosmic Soup. Und dann Burial Fortet und Tom York hatte ich hier ins Spiel gebracht. Auf dem Fortet-Label Text ist diese Maxi vor circa 3 Wochen erschienen und das Gerenne nach diesem Teil war unfassbar. Es war so gut wie unmöglich, das Ding zu kriegen. Überall ausverkauft. Es soll sogar regelrechte Schlangen gegeben haben. Innerhalb dieser musikalischen Nische eine echte Seltenheit. Aber einige Leute schwören Stein und Bein, dass es zum Beispiel im Berliner Hardwax Plattenladen so gewesen ist, als sich in Windeseile rumsprach. Da sind 20 neue Exemplare gekommen. Die waren dann binnen kürzester Zeit wieder weg. Zu Recht aber auch, weil der eben gehörte Track mit diesem sanften, hintergründigen Beat, den wunderschönen Ornamenten mit Klavier, Marimba, das ist eine Seite der Medaille, die auch auf der Rückseite ganz fantastisch ist. Und man spürt, dass Tom York sich ja seit jeher im Grunde in dieser Form von Musik ausgesprochen wohlfühlt. Ich vermute, und da bin ich nicht alleine, der Titel, den ich eben gespielt habe, geht so ein bisschen stärker produktionstechnisch auf das Konto von Fortet. Die andere Seite, Mirror, kommt im klassischen Burial Post Two-Step Groove daher und die werde ich mit Sicherheit auch noch spielen, wenngleich sie mich doch sehr, sehr stark an eine Aufnahme von ihm erinnert, einen Remix, den er vor längerer Zeit schon für Jamie Woon angefertigt hat, einen Titel, den ich im Übrigen hier vor einigen Wochen auch mal wieder gespielt habe, aber das nur nebenbei bemerkt. So, ich möchte weitermachen mit Fantastisch. Das ist Perverlis, den ich in der letzten Woche gespielt habe mit Dance Till the Police Come, seiner neuen 12er. Fundamentals ist der Titel, der auch hier gewissermaßen die Medaille abrundet, sprich die B-Seite. und auch der bei aller Vertracktheit erinnert mich so ein bisschen an Aufnahmen der Horsepower Production, die so den Übergang zwischen Two-Step und Dubstep ja geschafft hat mit einigen ihrer Aufnahmen, als wäre irgendein Horsepower Production Track ins Jahr 2011 gebeamt oder refreshed oder wie immer man das jetzt gerade sagen soll, worden. Kann man das so sagen? Ich überlege mal selber. Powerlist. Wunderbar leicht getextete Beats, wenn man das so sagen kann, von Pervellist hier auf Fundamentals. Sein Label ist Punch Drunk. Und da kommt jetzt eine Aufnahme von einem Mann, der wie das Label Punch Drunk und wie Pervellist aus Bristol kommt in England. Andy Mack heißt er. Und alles, was ich über diesen Titel gelesen habe, Every Time, besagt, dass er ein riesiger Hit bereits auf diversen Floors gewesen ist, bevor er jetzt regulär veröffentlicht wird. Andy Mack hier mit einem Future Soul anmutenden Track namens Every Time. Bis zu den Infos, dann geht's ja weiter mit 1 Live 4. Bis gleich. Live. Infos. Mit Peter Neuhaus um Mitternacht. Westerwelle will Außenminister bleiben. Köln feiert nächsten Heimsieg und das Wetter bleibt gemischt. Die FDP bekommt einen neuen Vorsitzenden. Guido Westerwelle hat nach der wachsenden Kritik aus den eigenen Reihen seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Ich werde nach 10 Jahren als Parteivorsitzender nicht erneut für das Amt mich bewerben. Als Außenminister will Westerwelle weitermachen. Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Trittin sollte Westerwelle auch dieses Amt aufgeben. Er ist nur Außenminister geworden, weil er Parteivorsitzender war. Er wird das eine auf Dauer nicht bleiben können, wenn er das andere nicht mehr ist. SPD-Fraktionsvize Heil sieht die Bundesregierung stark beschädigt. Der Rücktritt von Herrn Westerwelle ist in seiner Art konsequent, aber er reicht nicht aus. Diese Regierung ist insgesamt in einer Regierungskrise. Ich glaube, was wir heute erleben, ist der Anfang des Endes der Regierung Merkel. Über Westerwelles Nachfolger als Parteichef will das FDP-Präsidium morgen beraten. Aussichtsreicher Kandidat ist Gesundheitsminister Rösler. In Hannover ist die weltgrößte Industriemesse eröffnet worden. Partnerland ist in diesem Jahr Frankreich. Bis Freitag werden mehr als 200.000 Besucher erwartet. Die Hannover Messe steht unter dem Eindruck der Atomkatastrophe in Japan. Bundeskanzlerin Merkel sprach sich vor Managern noch einmal dafür aus, schneller als bisher geplant auf erneuerbare Energien umzusteigen. Gleichzeitig müsse die Energieversorgung verlässlich und bezahlbar bleiben. Bei Attentaten in Pakistan sind mehr als 40 Menschen getötet worden. Nach Angaben von Rettungsdiensten wurden über 100 weitere verletzt. 2 Selbstmordattentäter hatten sich in der Provinz Punjab während einer muslimischen Feier in die Luft gesprengt. Dazu hatten sich tausende Gläubige versammelt, die sich zu einer moderaten Form des Islam bekennen. Sie sind in Pakistan immer wieder Ziel von islamistischen Anschlägen. Der erste FC Köln hat seine Heimsiegserie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Gegen Nürnberg schafften die Kölner einen 1:0 Erfolg. Das Tor erzielte FC-Stürmer Novakovic in der Nachspielzeit. Wir haben nie aufgegeben und besonders zu Hause, jetzt die 7. Siegfolge. Und sicher muss man Kompliment auf die Mannschaft geben und auf diese unglaublichen Fans, was stehen hinter uns. Köln hat sich in der Tabelle auf den 10. Platz verbessert. Im 2. Sonntagsspiel trennten sich Wolfsburg und Frankfurt 1:1 unentschieden. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 9 und 4 Grad. Regen ist auch noch dabei. Morgen wird so ziemlich alles möglich. Wolken, Schauer und auch mal Sonne. Dazu in Hagen maximal 12 Grad. In Bünde und Neuss bis zu 14 Grad. Der Dienstag soll überwiegend trocken werden bei 14 bis 17 Grad. Die A59 Duisburg-Dienstlaken ist zwischen Duisburg-Wannheimer Ort und Kreuz Duisburg in beiden Richtungen gesperrt. Wegen Bauarbeiten bis morgen früh. Umleitungen sind eingerichtet. Eins live. Ich möchte weitermachen mit einem Sampler, der schon einige Jahre zurückliegt und gewissermaßen mit einer Aufgabe an die vertretenen Künstler verbunden war. Und diese Aufgabe besagte, sie aus Detroit kommend und eher der Techno-House-Musik verpflichtet, sollten es mal ein bisschen mehr in Richtung Downbeat-Hip-Hop, Instrumental-Hip-Hop versuchen. Und diesem Ruf, dieser Aufgabe folgte unter anderem Terrence Parker mit Homecoming. 3-Minute Blunts, The Sound of Detroit, Instrumental Hip-Hop, diese Compilation, damals auf dem Berliner K7 oder K7 Label erschienen, ist schon einige Jahre alt. Im Winter des Jahres 2009 ließ der Manchester-Produzent Trust Me sich mit dem kalifornischen Boogie-Monster Damn Funk ein und kam zu einem im Grunde ganz ähnlichen Ergebnis. Das entsprechende Trust Me-Album In The Raid aus dem Winter 2009, hier ein Track zusammen mit Damn Funk. Und dieser von mir hochgeschätzte Damn Funk, Entschuldigung, gehört zu einigen Leuten, die sich des ehemaligen James Brown-Drummers Tony Cook angenommen haben und dessen alte Aufnahmen aus den Jahren 82 bis 86 neu frisiert haben, wenn man so will. Das gilt aber nicht für diesen Klassiker, On The Floor heißt der, den Tony Cook Anfang der 80er Jahre produzierte, aus der Hand gab, von verschiedenen Leuten neu mischen ließ, sodass ein Elektro-Hip-Hop-Bastard dabei herausgekommen ist, den wir hier hören werden. On The Floor, Rocket. Rocket wahrscheinlich deshalb, weil Herbie Hancock im fraglichen Zeitraum einen Smash-Hit gleichen Namens und auch gleichen Stils landen konnte. We'll be right back. 10 Tracks, also die Tony Cook für sich im Zeitraum 82 bis 86 produziert hat, darunter echte Raritäten, und die Nummern leben tatsächlich vom Charme, wie auch diese hier, dass Cook die einfach aus der Hand gegeben hat und gesagt hat, macht mal. Dann wollten die einen daraus eine eher Rap- oder früh-Rap-orientierte Nummer machen, die anderen eine Disco-Nummer, die anderen wiederum eher Elektro angelegt, und so sind Bastarde entstanden, die heute interessant klingen und zudem ja neu bearbeitet worden sind. Insgesamt übersehen alle 10 Tracks von Peanut Butterwolf, und damit wird klar, auf welchem oder aus welchem Hause diese CD kommt. Back to Reality, nämlich vom Label Stone's Throw. Kommen wir aber zurück zum eben auch schon erwähnten Trust Me, den wir im Verbund mit Damn Funk hörten. Auf dessen Label Prime Numbers erscheint jetzt ein Mann aus Schottland mit einer guten Funk-Jazz-orientierten Hausplatte. Vielleicht kann man das so umschreiben im gröbsten Sinne. Die heißt Now About How. Und der Mann selber aus Edinburgh ist Fudge Fingers. We'll be right back. Das neue Band aus England, Gaula's Daughter, Rhyme and Treason, die aktuelle EP. We'll be right back. took another time. My friends came down way too soon. I stayed high like the silvery moon. Oh. In a hospital bed, bound down like Gulliver, tied up in thread. You can't take back what you put in your head. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich bemühe mich nach Kräften hier immer zu sagen, wer am Start gewesen ist, was wir gehört haben, von wem, Titel und so weiter. Die entsprechenden Labels nenne ich gelegentlich dazu, wenn ich das Gefühl habe, diese Nummer ist vielleicht schwer zu bekommen, so vielleicht als kleine Hilfe oder wie auch immer. Hier nenne ich das Label einfach mal aus einem ganz schlichten Grund. Es fasziniert mich seit geraumer Zeit schon. Dead Oceans, ein amerikanisches Label. Wer Lust hat, die Seite mal zu besuchen, um sich einen Überblick zu verschaffen, wen oder was dieses Label veröffentlicht, das seinen Sitz offensichtlich in Bloomington, Indiana, in den USA hat. Die übliche Seite, die man sich denken kann, www.deadoceans.com. Wir hatten heute schon eine Band von diesem Label gehört, nämlich Sun Airway. Diese Synthie-durchflutenden Tracks von der Philadelphia-Band relativ zu Beginn dieser Sendung gespielt. Gerade verklungen ist ein Mann namens John Fenderslice, dem ich nun auch schon einige Zeit folge. Es gibt ein neues Soloalbum von ihm, natürlich mit Unterstützung. Und diese Unterstützung verkleidet gewissermaßen begrifflich John Fenderslice with the Magic Magic Orchestra. Dieses Album heißt White Wilderness. Er ist ein sehr politischer Mann, ohne dass ich jetzt seine Lyrics Wort für Wort oder Satz für Satz bisher schon hätte verfolgen können. Aber dieses Album fasziniert mich natürlich erst einmal abseits der Sprachbarriere musikalisch mit unheimlich schönen Arrangements, einer brillanten Dynamik, laut, leise, schnell, langsam und wirklich zahllosen Fäden, die dieser Mann als offensichtlicher Arrangeur in den Händen hält und immer zur richtigen Zeit zu bündeln weiß, um sie dann auch mal wieder auseinanderlaufen zu lassen. Das sind großartige Songs einfach. 9 Stück an der Zahl. John Fenderslice, White Wilderness, das Album erschien auf Dead Oceans. Über dieses Duo muss ich wirklich nicht viel verlieren. Eine fantastische Platte von vorne bis hinten. The Kills, Blood Pressures. 1-3-4. The Heart is a Beating Drum von The Kills gerade gehört. Im Grunde gilt das, das Herz ist ein schlagendes Schlagzeug, auch für diesen Mann hier, Scuba, Paul Rose oder aber auch bei geraden Titeln SCB. Unter diesem Kürzel SCB also hören wir seine Nummer Los. Ich will aber hier nochmal an dieser Stelle ganz kurz meine Pläne, die restliche knappe halbe Stunde betreffend, ganz kurz umreißen. Ich möchte gleich doch nochmal zurückkommen auf diese sagenumwobene Zwölfer. Jetzt haben wir sie hier, dann will ich sie auch komplett spielen mit Burial, Fortet und Tom York. Und dann möchte ich auch noch die Gebrüder Acher, bekannt von The No Twist und Tide and Tickle Trio, ins Spiel bringen. Die gastieren nämlich am kommenden Freitag im Kölner Club Gloria mit einer Gruppe, die ich bisher noch nicht kenne, den Drei Schatten, Three Shades. Grund dieses Konzertes, bei dem nicht nur die Three Shades anwesend sein werden, sondern auch die Sterne und von Spar, ist der 10-jährige Geburtstag des Kölner Record Shops Parallel. Große Parallelparty also am kommenden Freitag im Kölner Gloria. Es geht um 20 Uhr los mit Sterne von Spar und Three Shades. Jetzt aber zunächst Scuba hier. We'll be right back. Thank you. 1-3-4, wunderbar. Hier Echo Chord ist ein Label aus Kopenhagen, das sich im Jahr 2002 gegründet hat. Und wenn man das jahrestechnisch hochzählt bis ins jetzige Jahr, dann kommt man tatsächlich, wenn man will, auf 10 Jahre. Entsprechend erscheint jetzt eine Jubilee Compilation. So heißt das Album, mit 10 unterschiedlichen Artists, die teilweise aus Dänemark selber kommen, wie Mikkel Metal oder aber auch sonst woher. Bei Deadbeat bin ich mir im Moment nämlich gar nicht so sicher. Brendan Möller, auch aus Skandinavien, großartig besitzt das Ganze und der Politik des Labels folgend, wonach schon eine ordentliche Portion, ein Dub-Faktor in den Tracks enthalten sein muss. Deadbeat hier mit dem Beitrag House of Vampires. Ich habe eben die Gebrüder Acher, Markus und Micha erwähnt. Mit der Formation oder dem Projekt The Three Shades sind sie am kommenden Freitag zusammen mit Die Sterne und von Spar zu Gast im Gloria im Kölner Club. Ich möchte abschließend, was diese Sendung betrifft, sie spielen mit dem Tight and Tickled Trio, dem neuen Album La Place Demon heißt das, und featured neben dem Tight and Tickled Trio den 70-jährigen Schlagzeuger Billy Hart, der in seinem langen Leben und seiner langen Karriere schon mit Herbie Hancock und vielen, vielen anderen Größen gespielt bzw. getrommelt hat. Das ist nicht unbedingt Jazz, was das Tight and Tickled Trio macht. Das sind Patterns, das sind Passagen, in denen die Gruppe sich frei spielt. Man könnte auch sagen, free spielt. Das sind auch schon mal Drones, elektronisches Innehalten, wenn man so will. Eine spannende Musik. Ich habe mir dieses Album letztens mal auf einer längeren Autofahrt angehört und es hat mir total gut gefallen. Es ist auch das zweite Mal bereits, dass ich jetzt daraus spiele. Offiziell erschienen am 1. April, also wir sind hier ganz frisch, mit La Place Demon und dem Tight and Tickled Trio. Daraus spiele ich übrigens den Titel The Three Doors Part 1. Ist im Übrigen auch der letzte der heutigen Sendung. Ich kann mich also an dieser Stelle, wo die Musiker sich langsam finden im Hintergrund, schon mal leise verabschieden. Bedanke mich bei dir und euch für eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche und ich würde mich freuen, wenn wir uns am kommenden Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Bis dahin, ciao.